Wenn wir den vierten Donut essen oder entgegen unserem Bauchgefühl den Typen heiraten, der erschreckend viel Ähnlichkeit mit unserem miesen, fremdgehenden Vater hat, erkennen wir nicht, dass wir von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Auf diese Weise kommt es zu verwirrenden Konflikten zwischen dem, was wir erreichen wollen, und dem, was wir tatsächlich erreichen. Denn unsere unterbewussten Überzeugungen sind nicht mit dem kompatibel, was wir bewusst und in unseren Herzen für uns wollen. Es ist, als träten wir mit einem Fuß aufs Gaspedal und mit dem anderen auf die Bremse. Natürlich verfügen wir alle auch über tolle, unterbewusste Überzeugungen. Doch um die geht es hier gerade nicht. Hier sind ein paar Szenarien, die Ihnen bekannt vorkommen könnten. Bewusstsein. Ich möchte meinen Traumpartner treffen und heiraten. Unterbewusstsein? Enge Bindungen führen zu Kummer und Schmerz. Finger? Kein Ring. Bewusstsein. Ich möchte 10 Kilo abnehmen. Unterbewusstsein? Menschen sind gefährlich. Ich muss einen Schutzwall um mich herum aufbauen. Körper? Eine schwabblige Festung. Bewusstsein. Ich bin heiß und sexy und will richtig Spaß haben. Unterbewusstsein? Sinnliche Vergnügungen sind verwerflich. Sexleben? Gern. Bewusstsein. Ich will die ganze Welt bereisen. Unterbewusstsein? Spaß haben ist verantwortungslos. Wenn ich viel davon habe, liebt man mich nicht. Reisepass? Stempelfrei. In etwa ist das so, als säßen Sie nicht mehr gern auf Ihrer Veranda, weil es dort widerlich stinkt. Sie können sich lauter tolle Methoden einfallen lassen, um dem Abhilfe zu schaffen. Räucherstäbchen anzünden, einen Ventilator aufstellen, dem Hund die Schuld geben. So bekämpfen Sie aber die Symptome und nicht die Ursache. An Ihrem stinkenden Problem wird sich so lange nichts ändern, bis Sie verstehen, dass etwas unter Ihr Haus gekrochen und dort verändert ist. Der erste Schritt, um solche einschränkenden, unterbewussten Überzeugungen loszuwerden, ist, sich ihrer bewusst zu werden. Denn bis Ihnen klar ist, was da eigentlich vor sich geht, werden Sie nur den bewussten Teil Ihres Gehirns einsetzen. Und der glaubt, Sie bräuchten Farbe, um die Veranda neu zu streichen. Damit ein Problem lösen zu wollen, das viel tiefer in Ihrem Unterbewusstsein vergraben liegt, Beseitigung des toten Stinktiers, ist sinnlos. Nehmen Sie sich eine Minute, um die nicht so beeindruckenden Bereiche Ihres Lebens in Augenschein zu nehmen, und überlegen Sie, welche unterbewussten Überzeugungen die Ursache sein könnten. Betrachten wir einen guten alten Dauerbrenner, den Geldmangel. Sind Sie der Meinung, Sie wären eigentlich in der Lage, viel mehr Geld zu verdienen? Haben Sie ein bestimmtes Einkommenslimit erreicht, über das Sie partout nicht hinauskommen, egal was Sie tun? Halten Sie sich sogar für körperlich unfähig, regelmäßig ein hohes Einkommen zu erzielen? Wenn ja, schreiben Sie die ersten 5 Dinge auf, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie an Geld denken. Klingt Ihre Liste hoffnungsvoll und zuversichtlich oder ängstlich und abschätzig? Was halten oder hielten Ihre Eltern von Geld? Welche Ansichten hatten die Menschen in Ihrer Umgebung, in der Sie aufwuchsen? Welche Beziehung hatten diese zum Thema Reichtum? Erkennen Sie Parallelen zwischen deren Ansichten und Ihren eigenen? Weiter hinten in diesem Buch werde ich Ihnen Techniken vorstellen, mit denen Sie tief zu Ihren unterbewussten Überzeugungen vordringen können. Sie werden Ihnen helfen, genau die Blockaden zu beheben, die Sie davon abhalten, Ihr Wunschleben zu führen. Doch vorerst sollten Sie üben, einen Schritt zurückzutreten und verstehen, was in den problematischen Bereichen Ihres Lebens vor sich geht. Wir trainieren den mächtigen Muskel des Bewusstmachens. Führen Sie sich die negativen Glaubenssätze vor Augen, die in Ihrem Unterbewusstsein wirken. Zum Beispiel: Ich muss Dinge tun, die ich verabscheue, um Geld zu verdienen. Ich fühle mich gefangen, wenn ich eine enge Bindung eingehe. Wenn ich eine Diät anfange, darf ich nie wieder etwas Leckeres essen. Wenn mir Sex Spaß macht, werde ich mit den anderen elenden Sündern in der Hölle schmoren. Sobald sie erkennen, was tatsächlich los ist, können sie die stinkenden Kadaver ihrer einschränkenden, unterbewussten Überzeugungen ans Licht holen und sie entsorgen. So schaffen sie in ihrem Leben Platz für frische, neue, wunderbare Überzeugungen und für Erfahrungen, die ganz nach ihrem Geschmack sein werden.